Kirchenteile. Remix. Er ist ein Vollblutathlet. Er hat die schönsten Beine Deutschlands. Alle Frauen lieben sie und sein goldenes Haar. Triff zu ihm, sei zufrieden, ein erfolgreicher Tag. Tausend Weiber kehrt er täglich über Instagram. Und bei die Klungen geht dem Kaulitz nur mit Vinci-Fair. Ganz Deutschland flippt jetzt aus, denn es ist Vinci-Fiziert. Ob Osten oder Westen, jeder singt jetzt mit mir. Oh yeah. Vinci, boy, you are my dream. Nicht alle Weiber. Krass auf mich auf. Doch sein Herz gehört nur einer. Jasmin Ritter. Jasmin Kratten gibt am Abend. Bis zum Stecher will am Morgen. Seine Stahlhafen Muskel durch den Speckmantel verborgen. In einem Sprintduell hat er schon mal einen Vogelstoß besiegt. Glaub mir, er braucht keine Drogen. Die Drogen brauchen ihn. Die ganze Welt flippt aus, denn sie ist Finchifiziert. Vom Nordpol bis zum Südpol. Jeder singt jetzt mit mir. Oh yeah.